1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße herzlich die Hörer von 1Live, die Zuschauer von 1 Festival. Und das WDR Fernsehen wird ungefähr eine Viertelstunde später zu uns kommen. Ja, schön, dass ihr schon da seid. Wir haben wieder eine freie Themennacht heute. Und also, wer gerne mit mir sprechen möchte, meldet euch unter 0800 220 50 50. Unsere kostenfreie Nummer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Mein erster Anruf heute Nacht heißt Michael. Michael ist 38. Michael, hallo. Hallo Domian. Michael, um was geht's? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe schon mal erklärt, ich möchte einfach wieder irgendwie ins Leben zurückfinden und schaffe es einfach nicht. Was ist denn geschehen? Ja, ich war sehr schwer krank. Ich war halbseitig gelähmt. Woher kam die Lähmung? Ja, da streiten sich die Geister bis heute noch drüber. Also ich habe Diagnosen habe ich vom schweren Drogenmissbrauch zum Alkoholiker, Schlaganfall, Gehirnschlag, alles Mögliche. Moment mal, hast du Alkohol und Drogen konsumiert früher? Also ich habe mit 15 Mal, eine Tüte geraucht und da ist mir so schlecht drauf geworden, dass ich das gleich bleiben lassen habe. Also nein. Und ich sage mal, Alkohol mit Sicherheit nicht mehr als, der Otto Normalverbraucher. Kann man denn den Schlaganfall nicht klar diagnostizieren? Nein, also die Diagnose, die ich hatte, nennt sich axiale Polyneuropathie. Mhm. Also praktisch axiale, eine Körperhälfte. Ja. Und Polyneuro, also praktisch die Nervensysteme praktisch. Ja. Und war halt praktisch so, dass meine ganze linke Körperhälfte außer Gefecht gesetzt war. Wann war das? Das Ganze war vor circa 5 Jahren. Ja. So 4, 5 Jahre. Und das kam ganz plötzlich? Ja, ich bin in meiner Küche gestanden, ich habe mir einen Kaffee gemacht, habe die Maschine eingeschalten, wollte mich umdrehen und bin zusammengebrochen, wie wenn du jetzt praktisch ein Handtuch nimmst und lässt es am Boden fallen. Das ist ja Wahnsinn, also von einer Sekunde auf die andere. Richtig, sozusagen. Also im Bruchteil einer Sekunde. Vor 4 bis 5 Jahren. Das heißt, du hast dich jetzt seit dieser Zeit mit dieser Erkrankung, mit diesem Vorfall herumgeschlagen. Richtig. Ja. Wie geht es dir denn heute? Ja, ich habe mich dann praktisch wieder, also ich war ja dann in mehreren Krankenhäusern, da bei uns in Bayern hier unten, in München und so, ja. Bin dann auch in eine Reha-Klinik eingewiesen worden, da in der Nähe, also an der österreichischen, also an der bayerisch-österreichischen Grenze, ja. Da war ich dann fast drei Monate auf Reha weg, konnte dann immer noch nicht laufen und auch immer meine linke Hand noch nicht bewegen. Und da gibt's halt so gute Gesetze bei uns in Deutschland, die heißen, also die lauten ungefähr so, wenn du kein barrierefreies Wohnen zu Hause hast, dann darfst du aus einer Reha-Klinik oder aus einem Krankenhaus nicht mehr nach Hause entlassen werden. Ach du je. Mhm. Das heißt, ich bin mit damals, sage ich mal, knappen 35 Jahren, wie ich damals war, oder ein bisschen über 34, 35 daneben, in ein Alters- und Pflegeheim gekommen. Ach du je. Hattest du zu der Zeit eine Familie, eine Frau, eine Freundin? Ich habe mich kurze Zeit vorher von meiner Lebensgefährtin getrennt gehabt. Ja, aber nicht wegen der Erkrankung? Nee, da war die Erkrankung noch nicht da. Also das. Da bist du in ein Pflegeheim gekommen? Richtig. Und heute, wo bist du heute? Ja, ich habe mich dann praktisch, heute wohne ich wieder in so einem kleinen Dachgeschoss-Apartment. Ja. Das habe ich jetzt seit einem Jahr. Das meinte ich gerade auch noch, also ganz aktuell heute, wie geht es dir körperlich? Also körperlich, ich kann wieder gehen, ich kann wieder laufen. Hm. Also ich sage jetzt mal gehen, also so richtig joggen, das funktioniert natürlich noch nicht. Ja. Dann mein linker Arm funktioniert alles wieder, ich fahre wieder Auto. Hm. Nach all dem, was geschehen ist, kann man sagen, körperlich bist du so relativ zufrieden? Wie sich relativ die Sache? Zufrieden, ja. Ich meine, ich habe halt immer noch einen offiziellen Behindertenstatus in Deutschland. Ja, aber du willst, wie du gerade gesagt hast, du willst zurück ins Leben. Das heißt, das gelingt nicht so richtig. Nee, weil ich einfach keine Arbeit kriege. Ja, liegt es ausschließlich an der Arbeit oder auch so an sozialen Kontakten? Ja, natürlich gehört das ganze Umfeld auch dazu. Natürlich sagt man mal, man will wieder mal, ich sage jetzt mal, eine Frau haben, in Anführungszeichen Familie und so weiter. Mhm. Das ist schon ganz klar. Hast du Freunde? Aber, ja, ich würde mal sagen, Bekannte. Ja. Also ist das Hauptproblem die Arbeit? Also mein absolutes Anliegen ist die Arbeit, weil da kämpfe ich jetzt seit einem Jahr hin. Was hast du denn früher gemacht vom Beruf? Ich war auf dem Bau tätig und bin dann lange Zeit auch LKW gefahren. Ja, der Bau geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Nein, das ist ja das. Ich habe ja zum Beispiel auf dem Bau habe ich ja absolutes Arbeitsverbot bekommen. Mhm. Hast du denn irgendwelche Umschulungsmaßnahmen gemacht, dergleichen? Ja, die kriege ich nicht, weil für Umschulungsmaßnahmen bin ich zu gesund. Wie? Verstehe ich nicht. Ja, also ich bin für meinen gelernten Beruf bin ich zu krank, aber für Umschulungsmaßnahmen bin ich zu gesund. Was ist das denn für eine Absurdität? Ja, also ich darf praktisch eine Arbeit ausführen, also der Gesetz ist, also was mir die Rentenkasse bewilligt hat, ich darf vollschichtig arbeiten, also sprich 8 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Aber die Arbeit muss im Wechsel zwischen Sitzen, Gehen und Stehen sein. Was für eine Arbeit könnte das denn sein? Ja, da steht sogar das Arbeitsamt da und schlägt die Hände über den Kopf zusammen, weil es diese Arbeit nicht gibt. Glaube ich. Das heißt, du kannst gar nicht gezielt suchen, weil du gar nicht so richtig weißt, als was und wo du dich bewerben sollst. Richtig. Ja, das ist aber ein Dilemma, in dem du da steckst. Richtig. Und das Nächste ist ja das, selbst wenn es in Deutschland immer heißt, ja, Behinderte werden bevorzugt, also ich muss jetzt da wirklich einmal ganz knallhart sagen, ich möchte nur wissen, wer diese Riesenlüge in die Welt gesetzt hat. Kein Schwanz, entschuldige, wenn ich das so sage, will einen Behinderten haben. Die Leute, die Firmen zahlen lieber diese Strafabgaben, bevor sie sich mit den Behinderten runterärgern. Michael, jetzt hast du mich angerufen, wahrscheinlich mit einer bestimmten Erwartung, mit einem Wunsch. Welche Erwartung, welcher Wunsch wäre das? Also Erwartungen habe ich eigentlich keine, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin davon überzeugt, dass du auch nicht zaubern kannst, ja. Ich schaue mir deine Sendung oft an und finde, du bist einfach, mein Netz halt sozusagen. Aber ich sage mal, mein Wunsch wäre halt gewesen, dass in dieser Sendung vielleicht irgendjemand irgendwo in Deutschland sitzt, der vielleicht in einem Amt arbeitet oder der selber Arbeitgeber ist und der wo sagt, Menschenskinder, Herrschaftszeiten, diesen Kerl mit 38 Jahren, den können wir doch da nicht irgendwo an der deutsch-österreichischen Grenze versauern lassen und den stelle ich ein. Weil ich muss ja auch dazu sagen, das ist ja das Skurrile, die Arge, das Arbeitsamt, übernimmt ja zum Beispiel 80% von meinem Lohn. Ja. Das heißt, ein Arbeitgeber hat bei mir nur 20% Lohnkosten. Das ist ja auch interessant jetzt, dass du das noch gesagt hast. Ja, ich höre daraus, dass du aus Süddeutschland kommst. Ich komme direkt aus Bayern, ja. Also ich bin an der österreichischen Grenze. Ja, wäre das für dich egal, wo du arbeitest? Würdest du auch nach Norddeutschland gehen? Oder nach? Ja, natürlich, natürlich. Ja, also ein ganz flexibler, hochmotivierter Mann. Richtig. Der auch nach Sachsen gehen würde oder nach Berlin. Wo es auf alle Fälle eine ordentliche, feste Arbeit gibt. Also nicht so 3-Monats-Jobs. Ich verstehe schon. Das muss was ordentlich sein. Michael, ich weiß es nicht. Die Chance ist relativ gering. Das will ich dir gleich sagen. Ich mache jetzt in deinem Fall auch wieder gerne mal eine Ausnahme. Generell machen wir so Vermittlungsgeschichten nicht so gerne, nur wenn es wirklich Not tut. Aber in dem Fall würde ich jetzt auch mal sagen, gut, wenn uns jemand zugehört hat und der gesagt hat, okay, die Situation, ich habe jetzt helle Ohren bekommen, ich möchte dem Michael helfen, dann meldet euch doch bitte bei uns unter der E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Dann würden wir den Kontakt zu Michael herstellen. Das wäre natürlich grandios, wenn da was rumkäme, aber ich weiß es nicht, Michael. Aber ein Versuch ist es wert, das kann ja nicht schaden. Allemal kann man das ja mal ausprobieren. Also wie gesagt, ich habe jetzt eigentlich sowieso, also bei der Sendung schon des Öfteren im Fernsehen so beobachtet. Und du hast eigentlich immer für Leute in alle Lebenslagen irgendeinen guten Tipp oder so. Oder vielleicht dann auch irgendwie deine Psychologin, mit denen du weiter findest. Ja, aber also es ist wirklich. Hier in dem Fall geht es ja um was Handfestes, ne? Da geht es um eine Arbeit. Ja gut, es ist natürlich schon auch so, sage ich mal, dass ich mittlerweile, sage ich mir psychisch auch nicht mehr gerade. Das glaube ich, wenn man so lange so angeschlagen ist. Da würde ich dir dann natürlich jetzt gerne noch ein ausführliches Gespräch anbieten mit meiner Psychologin, mit der Elke. Also da wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, sehr gerne. Gar kein Ding, Michael. Dann bitte ich dich aufzulegen, dann kennst du das ja auch, wie ich das immer so sage. Und dann rufen wir dich, das heißt Elke ruft dich gleich an. Ihr könnt in Ruhe reden und ich würde dir so sehr wünschen, dass irgendwie jemand sich bei uns meldet und wir dir weiterhelfen könnten. Also ich hoffe es auch und ich sage jetzt einmal Dankeschön, dass du da für mich ein Ohr gehabt hast. Sehr gerne, Michael. Alles und, Gute. Ja, ebenso. Danke dir. Wir melden uns gleich. So, Domian. Ja, alles klar. So. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist die Anja. Anja ist 37. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Anja, um was geht's denn bei dir? Ich habe ein tierisches Problem. Ein tierisches Problem? Ja, wirklich. Mann. Der Arbeitskollege von mir hört morgen auf zu arbeiten. Mhm. Ich habe ihm nicht mein Liebe gestanden. Und morgen ist er weg und er will Küster werden. Also Moment, der ist ein Arbeitskollege, in den bist du verliebt? Ja. Heimlich? Ja. Wie? Und der will Priester werden? Küster. Küster? Küster. Küster ist ja okay. Küster kann man ja verheiratet sein, kann ja, man eine Frau kann haben. Kann man noch. Hm. Wie lange, wieso will der denn Küster werden? Ich weiß es auch nicht. Was macht der denn jetzt im Moment? Im Moment Altenpflege. Ja, gut, ist schon ein bisschen was anderes, ne? Ja, aber Nächstenliebe, ne? Ja, klar, ist so ähnlich, aber ich sicher irgendwie kirchlich organisiert das Ganze auch und na, wie auch immer. Wie lange seid ihr, Kollegen? Ich sag mal, so ein halbes Jahr ist noch nicht so lang. Ja. Und seit wann hat's bei dir geschnackelt? Ja, seitdem er da war. Sofort vom ersten Tag? Ja. Warum? Erklär's mir. Ich kann sie nicht erklären. Ja, doch, ein bisschen schon. Er kam, sah und siegte. Ja, hat er denn, sieht er scharf aus, hat er eine schöne Nase, tolle Augen, hat er eine große Ausstrahlung. Ich sag mal so, der Charme. Der Charme. Aha. Der Charme. Mhm. Wie alt? Ich glaube 42, ich weiß gar nicht ganz genau. Und ist er in festen Händen? Er hatte eine Freundin, ob er sie noch hat, weiß ich nicht. Und habt ihr denn schon so geflirtet und ein bisschen... Nee, nicht wirklich. Gar nicht, also gar, überhaupt gar nichts? Nee. Warum hast du das denn nicht ein bisschen forciert, Anja? Ja, weiß ich auch nicht. Mensch, du bist doch kein... Und jetzt ist es so spät. Warum? Ja, weil er morgen weg ist. Ja, ist er nicht. Wie weit ist er denn weg danach? Weiß ich nicht. Wieder frag ihn doch. Wie, du weißt nicht. Kannst du fragen, wo nimmst du die Stelle als Küster an? Kannst du fragen? Ja, stimmt. Na, hör mal, du bist mir auch Mauerblümchen. Ja, bin ich. Anja, Mensch. Wie lange bist du denn schon solo jetzt? Jetzt 2 Jahre. Und wie lange warst du vorher mit jemandem zusammen? Ich sag mal 15 Jahre. Oh, grob. Lange Zeit. Mhm. Das heißt, du wärst jetzt rein theoretisch, wärst du bereit für was Neues? Ja. Ja. Nur eben das Wie ist so schwer, ne? Ja. Also jetzt ist die allererste Frage, du wirst ihn jetzt mal ganz schnell morgen ansprechen, wo das sein wird. Mhm. Und dann kannst du auch sagen, pass mal auf, gib mir doch mal deine Handynummer, wir können ja in Kontakt bleiben. Oder hast du die schon, die Nummer? Nein, habe ich nicht. Habt ihr denn gar nicht so eng miteinander zu tun? Doch, eigentlich schon, aber irgendwo traut man sich auch nicht. Ach, also vom Warten wird es auch nicht besser, Anja. Ja. Ich glaube, ich muss dich mal beis Händchen nehmen. Und bitte. Ich muss mal morgen kommen und das mal ein bisschen arrangieren. Ja, mach das mal. Mensch, Anja, das geht doch um dein Glück. Also lass uns einen Plan machen. Du musst morgen auf jeden Fall die Nummer, die Telefonnummer von dem kriegen. Ja. Und dann kannst du ja morgen nochmal so als so letzter Tag nochmal ein bisschen mit dem ins Gespräch kommen, ein bisschen plaudern. Mhm. Und auch so einen Satz sagen, wir können ja in Kontakt bleiben, können ja mal einen Kaffee trinken gehen demnächst. Ja, das hört sich gut an. Nee, das kann man ja ganz unverfänglich mal so sagen. So, und dann lässt du so, sagen wir mal, 2 Wochen, 3 Wochen ins Land streichen. Da musst du dann tapfer durch. Und dann rufst du an und sagst, hallo, ist die Anja? Wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen? Ja, aber was mache ich denn, wenn er sagt, nee, ich gebe dir meine Handynummer? Ja gut, dann hast du keine Chance. Dann hast du keine Schnitte. Dann hast du keine Schnitte. Dann weißt du auch Bescheid. Dann musst du ihm auch nicht nachtrauern. Aber natürlich wird er dir die Nummer geben. Also du hast doch keinen Streit mit dem gehabt oder sowas. Nee, hatte ich nicht. Ja. Bist du sonst auch immer so eine ganz... Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ganz schüchterne. Ja, aber bei dem schon. Warum? Warum gerade bei dir? Ich weiß es nicht, warum. Ist denn der ist das so ein massiver Typ? So ein sehr selbstbewusster? Nee, eigentlich auch nicht. Ich denke mal, wir sind beide zu schüchtern. Oder? Es hat dich schon ziemlich erwischt und dann ist man einfach ein bisschen unsicher. Ja, das kann sein. Ja. Der letzte Freund, mit dem du zusammen warst? Ja. Das war eine ganze Weile? Ja. Wie viele Freunde gab es davor? Mich aber was. Darf ich nicht? Ich weiß es nicht, aber so viele nicht. Ne? Mit dem einen war ich 15 Jahre zusammen. Da ist ja gar nicht mehr so viel übrig. Also ne? so viel war da nicht vorher. Nee. Ein bisschen gefummelt und mehr war nicht. Nee. Ja. Also Anja, du musst morgen deinen ganzen Mut zusammenfassen. Sonst ist der Fisch dir durch die Hände geflutscht. Ich glaube es auch. Ne? Morgen musst du fragen. Morgen, die Nummer musst du morgen haben und alles Weitere wird sich dann zeigen. Also nur Mut. Mehr als Nein sagen kann er nicht und mehr als verlieren kannst du auch nicht. Und dann hast du es wenigstens versucht. Hm. Okay? Okay. Ich wünsche viel, viel Glück. Jo, danke. Liebe Anja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.15 Uhr und 25 Sekunden und jetzt machen wir ein paar Sekunden, eine halbe Minute Musik und warten auf die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Meine Lieben, jetzt begrüße ich auch sehr herzlich die Zuschauer vom WDR Fernsehen. Hier sind wir ein bisschen später im Fernsehen, wir bitten das zu entschuldigen. Schön, dass ihr auch da seid, Freitemennacht, wie immer donnerstags. Wir haben hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Ja, und machen natürlich jetzt munter weiter. Ich freue mich auf eure Anrufe. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So. Hier ist Norbert. Der Norbert ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Norbert. Um was geht's? Um Liebeskummer. Oh. Du, ganz schwer. Du hast schweren Liebeskummer. Oh, also Problem dabei ist, ich habe mich 2 Monate nach der Silberhochzeit in eine andere Frau verliebt. Ach du lieber. Wann war das? Wann? Das war kurz vor Weihnachten. Letzten Jahres? Ja. Dezember. Mhm. 2 Monate nach der Silberhochzeit? Ja. Wo hast du denn diese andere Frau kennengelernt? Die putzt bei uns. Die putzt bei euch? Ja, also schon längere Zeit. Und ja, sie ist eine ganze Liebe, nette und tolle. Naja, und irgendwie, ja, das hat sich so ergeben. Wie lange putzt sie denn schon bei euch? So 1-2 Jahre. Und wieso plötzlich dann vor Weihnachten? Ja, also es hat sich so ergeben, halt, wenn ich denn mal reingekommen bin oder so und dann kurz vorm Wegfahren. Ja, dann haben wir uns angesehen und haben wir uns nur gerade in den Arm genommen. So, das war alles, mehr nicht. Ja, das ist aber schon viel, wenn... Das war schon toll. Ja, das war schon toll. Ja, jedenfalls, das war schon vor der Silberhochzeit, aber das habe ich so nicht irgendwie gedeutet. Hättest du aber als erfahrener Kerl. Ja. Wenn man schon mal so dann so eine Frau in den Arm nimmt, ja, die bei einem arbeitet, ist das schon... Naja. Mache ich ja auch nicht immer hier mit meinen Mitarbeitern. Naja, aber ich sag mal, eigentlich finde ich, für mich, das ist nicht so schlimm. Also geht schon mal so, wenn man irgendwie jemanden trifft, dass man sich umarmt. Ja, okay. So, es kam die Silberhochzeit kam, große Feier, Putzfrau hat wahrscheinlich nachher und vorher sauber gemacht. Nee, das war ganz normal. Ganz normal. So, was ist dann im Dezember passiert? Ja, wir haben uns jedenfalls auch, ja, ich bin gekommen, wollte eigentlich wieder fahren und ja, dann haben wir uns nur gerade umarmt. Ja, und irgendwie weiß ich nicht, ob ich sie geküsst habe oder ob es ging, ich meine jedenfalls, es wäre von beiden Seiten. Auf jeden Fall, man küsste sich. Ja, genau, man küsste sich. Hat man denn auch schon Geschlechtsverkehr ausgeübt? Nein, hat man nicht, aber danach. Also bis heute schon, einige Male? Nein, einmal. Einmal, ach so. Hm. Ja, und sie weiß das halt auch, dass ich verheiratet bin, oder? Natürlich. Sie kennt deine Frau ja nur auch besser als dich, wahrscheinlich. Ja, sie kennt, ja, sie ist ja meistens da, wenn wir nicht da sind. Achso, gibt es Kinder übrigens auch bei euch im Haushalt? Die sind aber schon. Die sind schon raus. Und schon aus dem Haus. Mhm. Wie alt ist die Putzfrau? 43. 43. Naja, gut, das ist ja vom Alter okay. Ich 45. 45. Naja, und jedenfalls. Nun sagst du Liebeskummer. Naja, es geht halt darum, so, das war der eine Tag, als es passiert ist, eine Woche später. Ist sie gekommen, wir haben uns gesehen, Händchen gehalten, ganz nett, ganz lieb, ganz toll, sind nett zueinander gewesen. Und ich habe ja halt gesagt, dass ich mich in sie verliebt habe. Mhm. So, und da war noch nichts. Naja, und dann jedenfalls wieder eine Woche später, Da meint sie halt, dass das ganz schlimm gewesen wäre, was sie getan hat und. Aber das hat sie ja nicht alleine getan, das waren, wenn dann ja wir zwei. Hat sie denn auch einen Mann? Nein, hat sie nicht. Ja. Sagt sie jedenfalls so. Ja. Und na jedenfalls, gut, dann... Warum jetzt Liebeskummer? Ja, weil sie im Prinzip sich jetzt ganz wegdreht, überhaupt nicht, also jeden Kontakt, den ich versuche mit ihr aufzunehmen, verweigert sie so nach dem Motto. Also wenn ich sie auf dem Handy anrufe, drückt und sie sieht meine Nummer, drückt sie weg. Sie will es nicht? Ja. Offensichtlich will sie es nicht. Mhm. Glaubst du, dass sie es nicht will, weil sie es wirklich nicht will? Oder weil sie denkt, das geht nicht, er ist ja im Prinzip mein Chef? Also ich sag mal, ich möchte gerne glauben, dass sie es nicht will, weil sie keine Ehe zerstören will, weil sie danach auch gesagt hat, das wäre schlimm, was wir getan haben. Ja, sie steht natürlich auch in einem ganz komischen, merkwürdigen Loyalitätskonflikt dann zwischen dir und deiner Frau. Sie hat ja mit deiner Frau auch zu tun. Ja. Und kommt sich da wahrscheinlich auch sehr, sehr blöd vor. Wie kommst du dir denn gegenüber deiner Frau vor? Ja, also ich habe ihr das dann Anfang Januar gesagt. Ach, du hast es ihr gesagt. Ich wollte Weihnachten, Silvester, habe ich gesagt, sag lieber nichts. Und das war eine Scheißzeit. Hammer, wie hat die reagiert? Ja. Sie hat einfach, ja, gegen Gefühle kann man halt nichts tun. Und ja, wie, die sagt doch nicht, ja, gegen Gefühle kann man nichts tun. Die muss doch irgendwie reagiert haben. Weil die hat geheult, war die hysterisch, ja, oder? Das ein paar Tage später hat sie schwer geheult und das tat auch weh. Darf die Frau noch putzen bei euch jetzt? Bitte? Darf die Frau noch putzen bei euch? Ja, sie darf, aber im Moment tut sie es nicht, weil sie sagt, sie hat woanders was zu tun. Und von daher, ja, denke ich mal, sie entzieht sich da auch und würde denn deine Frau wollen, dass sie noch bei euch putzt? Ja. Das will deine Frau noch? Ja, aber sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, dass es die Putzfrau ist. Das weiß sie nicht. Ach so, ich dachte, du hättest ihr alles gebeichtet. Nein. Du hast nur gebeichtet, ich habe da eine neue Frau kennengelernt. Ja, weil... Ach so. Das, wenn sie das wüsste, ich sag mal, das wird sie wird meine Frau A einmal schwer verletzen und es wird halt der anderen halt auch, dass den, der ihr den Job kosten. Und da habe ich gesagt, gut, ich sag das meiner Frau und sie hat auch gefragt, nach wem, und da habe ich gesagt, das möchte ich nicht sagen, und dann hat sie gesagt, oh, ist okay, dann behalte das halt auch für dich. Ja, das ist aber eine abgeklärte Situation bei euch. Die ist, fragt die nicht, wie es jetzt weitergehen soll, wie der Stand der Dinge ist und so weiter? Ja, gut, okay, meine Frau ist heute ausgezogen. Achso, du erzählst das mal so peu à peu. Die ist heute ausgezogen? Ich bring das... So, ich könnte jetzt versuchen, eine ganz lange Geschichte... Nee, ist schon okay. Aber die ist heute ausgezogen wegen dieser Geschichte. Genau, ja. Ja, dann sieht man ja auch schon, dass deine Frau extrem angeschossen ist, innerlich. Ja, natürlich. War die Ehe denn vor der Silberhochzeit okay? Gut, schön, toll sogar? Also eigentlich war unsere Ehe toll ist unsere Ehe toll. Ich muss dazu sagen, eigentlich schicke ich die beste Ehefrau der Welt in eine Wüste. Hm. Und ja. Wohin geht sie denn jetzt? Das tut mir nicht weh. Das tut mir überhaupt nicht weh. Das ist das Schlimme irgendwo. Ja, weil deine Frau nicht mehr in dem Sinne liebst und du verliebt bist. Genau. Und deine Gefühle ganz woanders sind als jetzt bei deiner Frau. Ja, genau. Letztendlich. Ja. Dein Kopf ist vielleicht bei der Frau, aber dein Herz ist woanders. Ja, also so. Wenn meine Frau kommt, ich werde immer für sie da sein. Ja, wo ist die denn jetzt hingegangen? Die ist halt da einen Ort weitergezogen. Die hat doch nicht gleich eine eigene Wohnung gesucht? Doch, die hat eine eigene Wohnung. Ach so. Ja, dann ist es ja verdammt ernst. Ja, ich meine... Das ist ja verdammt ernst. Dann seid ihr de facto erstmal getrennt jetzt, oder? Ja. Ach so. Ich habe auch nichts dagegen, im Gegenteil, es ist auch gut so. Weiß denn das die Putzfrau, dass ihr getrennt seid? Das weiß sie noch nicht. Erzähl's ihr doch mal. Ja, ich hoffe, dass sie das... Also ich hoffe, dass ich sie nächsten Donnerstag wieder sehe. Kannst du sie nicht anrufen? Ja, ich traue mich nicht, weil wenn ich sie anrufe und sie sieht, dass ich sie anrufe, dann drückt es weg und dann... Ist das so? Hast du damit Erfahrung gemacht? Ja, sie hat, nachdem ich ihr das gesagt habe, ich habe mich zwischenzeitlich auch noch doof benommen, das ist das Nächste, aber kommen wir gleich dazu vielleicht. Nee, was hast du, kommen wir gleich sofort dazu. Okay, also... Doof benommen, was hast du gemacht? Samstag vor einer Woche habe ich halt, wollte ich sie anrufen, wollte ich sie sehen, zu ihr... Und habe natürlich erstmal vorher angerufen, dachte ich, komm, melde dich wenigstens an, nicht das so. Hm. Und dann hat sie mich weggedrückt und ich habe bei ihr fast vor der Tür gestanden. Ja, okay, sie hat mich weggedrückt, dachte ich mir, gut, komm, fahr, was soll's. gemerkt. Achso, aber ihr habt da nicht weiter darüber gesprochen? Du hast doch keine große Verfolgung aufgenommen? Na ja, ich bin halt hinterhergefahren. Ich habe sie noch eine Weile gesehen und als ich meinte, gemerkt zu haben, dass sie mich bemerkt hat, habe ich... Robert, es ist schwer so einzustellen. Es kann ja wirklich sein, dass die Frau überhaupt nichts von dir will. Ja, das ist... Das kann ja wirklich sein. Ja. Es kann auch sein, dass die einfach aus Anständigkeit sich zurücknimmt, weil sie die Ehe nicht kaputt machen will. Das kann ja auch sein. Ja, das deswegen ist der allernächste Schritt, du musst dir einfach mitteilen, dass du dich von deiner Frau de facto getrennt hast. Ja, natürlich, aber wie gesagt, es geht halt so darum, dass so einmal, ich hoffe, dass sie sich aus Anständigkeit zurückgezogen hat, weil wenn sie von mir nichts will... Dann hast du eh keine Karten. Eben, habe ich keine Karten. Das wirst du genau in dem Moment merken, wo du sagst, eigentlich ist jetzt freie Bahn, wie sie sich dann verhält. Ja, aber... Ich bin so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ja. Es ist nur so eine emotionale Einschätzung, dass die vielleicht gar nicht so richtig was von dir will. Ja, und naja, dann habe ich halt eine Freundin angerufen, Bekannte, die mit ihr dann telefoniert hat. Also die zwei kennen sich auch nicht, die Bekannte und die andere. Naja, die kennen sich nicht, sie hat mit ihr gesprochen. Dann hat sie zu der anderen gesagt, ich will von dem nichts. Aha. Also es wird immer negativer. Ja, immer negativer. Und ja, ich hoffe, dass ich mit ihr nochmal reden kann. Und das ist die einzige Chance. Ja, aber benimm dich vernünftig, dass du dich da nicht zum Affen machst. Das mit dem Hinterherfahren ist schon ziemlich albern gewesen. Ja, das war... Du bist 51 und keine 15. Ja, das... Das machen 15-Jährige nicht mal. Ja, aber du bist natürlich verliebt und Verliebte sind so. Ja. Aber dennoch müssen Verliebte sich auch versuchen, ein bisschen am Riemen zu reißen. So, du musst mit der Frau reden, dann weißt du, was los ist. Es kann sein, dass du jetzt beide Frauen verloren hast. Ja. Rein theoretisch könnte es sein. Ja, das ist klar. Aber das Schlimme daran ist im Prinzip, es ist nicht schlimm, wenn ich meine Frau verliere. Das ist mir scheißegal. Mir geht es um die andere. Dann ist die Sache ja abgeklärt. Norbert, mehr können wir gar nicht reden. Du musst mit der Frau sprechen und dann werden die Dinge ihren Lauf nehmen. So, dann wünsche ich dir einfach nur viel Glück. Tja. Okay. Ja, alles gut. Alles Gute, wirklich, Norbert. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ich gucke hier gerade auf meinen Monitor. Ich weiß gar nicht, wir haben jetzt die Tage mal in einem seltsamen Format gesendet im Fernsehen. Da sah ich irgendwie ein bisschen aufgeblasen aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ist. Ich weiß nicht. Falls es so sein sollte, dann wundert euch nicht. Da ist irgendwie technisch etwas nicht so ganz, wie es sein sollte. Hier ist... Gerhard. Gerhard ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Gerhard. Ja. So, über was reden wir beide? Ja, wir reden über eine Schwersterkrankung. Und zwar habe ich schon seit mehreren Jahren Melanom. Und gestern habe ich die Diagnose bekommen, dass es in die Lunge metastiert hat. Und, also Melanom ist ein schwerer Hautkrebs. Ja. In die Lunge metastiert und im Grunde genommen, wenn man den Befund richtig liest, so gut wie das Todesurteil, ja. Seit vielen Jahren hast du die Hauterkrankung. Wie bitte? Du hast die Erkrankung seit vielen Jahren. Ja. Wie fing das an damals? Ja, das fing an, indem man das nicht richtig rausgeschnitten hatte und der Rest hatte sich dann wieder zu einem Knoten im Grunde genommen entwickelt und der war dann mehrere Jahre hindurch nur so als Hautteil immer beschrieben worden, ist nicht ernst genommen worden, bis man dann gesagt hat, der muss jetzt raus. Und tatsächlich war es dann auch ein Melanom, was man vorher gar nicht vermutet hatte. Damit war natürlich in den Tumor reingeschnitten worden, als wenn man von vornherein gewusst hätte, es ist bösartig. Ja. Da hätte man natürlich mit viel mehr Sicherheitsabstand und so weiter operieren müssen. Mhm. Das heißt, wenn man da reinschneidet, besteht die Gefahr, dass die Krebszellen in die Blutbahn sich verbreiten. Ja, so muss es ja auch gewesen sein. So ist es dann gewesen. Ja, jedenfalls ging es trotzdem ein paar Jahre gut. Und dann kam die erste Metastase und dann zwei Jahre später die zweite und das war aber alles noch leicht zu operieren. Mhm. Aber jetzt eine Lungenmetastase ist im Grunde genommen, so gut wie das Ende, ja. Mhm. Und da wollte ich nochmal das Forum hier nutzen, mal zu fragen, was es noch so für alternative Verfahren vielleicht gibt. Es sind ja sicher viele, die an sowas leiden, muss nicht unbedingt Melanom sein, fortgeschrittene Krebs in jeder Form. Ja. Ich habe gehört hier zum Beispiel von Dr. Rath oder ich weiß nicht, auch solche wie Hannes Frabel und was es alles gibt. Mhm. Ich meine, egal welche alternativen Heilverfahren und so weiter. Du hast jetzt das was man schulmedizinisch machen kann, ist alles getan. Naja, eigentlich noch mich, nach den behandelnden Ärzten noch nicht so unbedingt, aber... Was könnte man denn da noch machen? Eine Chemotherapie und sowas und dann nochmal operieren, aber im Endeffekt, wenn man den Befund richtig liest und ich habe mir da nochmal Zweitmeinung eingeholt, dann ist das schon im Grunde genommen, naja, alles nur noch so ein bisschen rumgedoktere, aber es gibt nichts gegen Krebs, das ist ja wirklich das man kann den nur rausschneiden, solange es... Ansonsten, sobald es mal in die Blutkreislaufbahn gekommen ist, ist die Medizin völlig machtlos. Ja, ja. Ich habe sein Todesurteil verlesen, obwohl man nichts verbrochen hat, Mehrfachmörder und so weiter. Wann hast du denn diese Diagnose bekommen, genau? Gestern. Gestern? Ja. Das ist natürlich hart. Ja. Bist du alleine oder bist du verheiratet? Ich habe eine Familie. Mein Sohn hat sich ja darum gekümmert, dass ich hier reinkam. So, wie würdest du deinen Gefühlszustand gerade im Moment beschreiben, nachdem du das gestern erfahren hast? Der Gefühlszustand ist diffus, also man kann sich überhaupt nicht mehr an klaren Gedanken fassen, schlafen sowieso nicht und naja, es dreht sich alles nur darum, wie wird das Ende aussehen, ja. Und da wollte ich das Forum gleich mal nutzen, vielleicht kann jemand Hinweise geben. Sehr gerne, das mache ich, sehr gerne. Eventuell auch vielleicht gute Gifte, die, ich meine jetzt nicht sofort, aber für den Fall, dass es dann wirklich ins Endstadium kommt mit Schmerzen und so weiter, also das möchte ich so nicht erleben, gell. So ein richtiges Siechen dann die letzten zwei Monate noch, dass man da eventuell so schön einschlafen kann, ja, das würde ich mir wünschen wenigstens. Also da bietet natürlich die Palliativmedizin heutzutage schon gute Möglichkeiten, dass man eigentlich schmerzfrei sein kann bis zu seinem Ende. Aber ich höre immer wieder von Leuten, denen mal der Kontakt zu welchen, wo mir auch zur Kur war und so weiter, und die haben mitunter ganz schöne Schmerzen noch gehabt. Ja, es kommt wirklich darauf an, dass man dann in eine gute Klinik kommt und zu einem guten Palliativmediziner. Lebst du in einer größeren Stadt? Ja, ja. Darf ich fragen, welche? In Erfurt, ja. Ja, da wird es mit Sicherheit solche Einrichtungen auch geben. Aber ich glaube, dir geht es auch noch um die andere Fragestellung. Kann man vielleicht alternativmedizinisch auch noch therapeutisch etwas machen? Also wie gesagt, die Schulmedizin ist hier ziemlich am Ende. Die bieten dann zwar Chemotherapien und sowas an, aber natürlich mit der Maßgabe, dass das vielleicht eine Lebensverlängerung von 3 Monaten bringt und nur wieder mit Theater und Schmerzen verbunden ist. Also keine Heilung in dem Sinne. Hast du dich denn auch mal ein bisschen im Internet schlau gemacht schon? Wie gesagt, da bin ich eben drauf gekommen auf zum Beispiel Rat und so weiter. Das ist eines der größten, der sowas anbietet mit 150.000, die bei ihm bestellen. Deswegen tue ich nicht, weil ich jetzt Reklame mache oder was, sondern ganz bewusst diesen Namen erwähnen, weil ich der Meinung bin, dass viele von denen, die jetzt zuhören, da werden bestimmt ein paar dabei sein, die damit Erfahrung gemacht haben. Also dazu diesem einzelnen Mann kann ich das nicht sagen, weiß ich nichts. Aber du wolltest ja auch wahrscheinlich die Betroffenen ansprechen durch die Sendung. Ja, genau so. Also wenn jemand jetzt eine Idee hat für den Gerhard oder einen Tipp hat, einen soliden Tipp, was er tun könnte oder Erfahrung hat mit dem besagten Verfahren, meldet euch doch bitte bei uns unter domian.wdr.de, geben wir sie gerne weiter. Ja, ja, darum ging es mir hauptsächlich. Was er für Erfahrungen gemacht, was es gibt und was vor allen Dingen, mal die Leute so selber mal sagen sollen, was sie so für Erfahrungen damit gemacht haben, was wirklich geholfen hat. Und denn vieles ist natürlich reine Abzocke, das ist vollkommen klar. Gibt es denn, hast du schon, also da ist schon bei dir noch Hoffnung, dass man therapeutisch noch was schafft? Ja, mehr so alternativ. Ja, ja, klar. Medizin, man hofft mehr so auf ein Wunder, würde ich mal sagen. Also es sind Lungenmetastasen ausgelöst durch Hautkrebs, durch Melanom. Wie reagiert deine Familie, vor allen Dingen deine Frau darauf? Ja, natürlich alles betroffen. Gell. Aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob man selber hat. Gell. Ja, klar. Ja. Du hast diese Erkrankung ja schon dann doch eine ganze Weile, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, aber das habe ich verdrängt. Ich meine, das hat mich nicht so dolle belastet, weil man sonst ist ja das im Prinzip aus der Haut rausgeschnitten, ist kein großes Problem. So als OP-Eingriff, will ich mal sagen. Damit bin ich hast du das denn regelmäßig immer überprüfen lassen? Ja, natürlich, ich war die ganzen Jahre immer in Behandlung. Glaubst du, dass jetzt sogar so eine Art Arztfehler vorliegt, dass die das nicht frühzeitig rausgenommen haben oder nicht richtig rausgenommen haben? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zweimal verpusht worden. Das erste Mal ist es nicht histologisiert worden und dadurch ist im Grunde genommen nicht festgestellt worden, dass es schon Zellen im Anfangsstadium war. Da dachte man, das ist eine einfache Warze oder was. Und dann ist es, als es sich zum Knoten entwickelt hatte, wieder 15 Jahre später, 15 Jahre später. Ja, ja, das ist eine ganz verrückte Geschichte gewesen. Da war auf einmal ein Hautknoten da, den man 3-4 Jahre als Hautteig bezeichnet hat und unbeachtet gelassen hat, aber genau an der Stelle, an der man früher operiert worden war. Also nicht operiert, das war so ein Rausschneiden von so einer kleinen Warze oder was. Ist jedenfalls noch nicht einmal histologisiert worden, es ist nicht ernst genommen worden. So, und also histologisiert heißt, dass man das nicht, das Gewebe nicht untersucht hat auf Krebs, weil ich kann es nicht untersucht worden. So, und damit hätte man schon mal feststellen können, dass es bestimmt zu erzählen im Anfangsstadium war. Jedenfalls hat sich dann ein Knoten an der Stelle entwickelt. Der ist auch nur als Hautteig immer bezeichnet worden. Mhm. Dass er dann immer größer wurde und da hat man gesagt, den nehmen wir mal raus. Und da war natürlich auch das Schlimmste passiert. Verstehe. Und obendrein war eben das ist das Allerverhängnisvollste, der Tumor randbildend geschnitten. Das heißt also, man hat nicht alles rausgenommen, weil man hat es ja operiert unter der Rubrik gutartig, hat da keine Vorsicht walten lassen. Und dann ist es passiert. Und dann ist natürlich, die ersten paar Jahre ging es noch gut, aber Tatsache ist, dass er natürlich verschleppt wurde und sich jetzt vorgearbeitet hat, der Krebs. Also Gerd, der Aufruf und die Frage an die Zuhörer und Zuschauer ist raus. Ja. Wenn wir etwas zurückbekommen, ich bin sicher, dass wir was zurückbekommen, weil das ist ein großes Thema, was viele Menschen betrifft, reichen wir es natürlich sehr, sehr gerne an dich weiter in der Hoffnung, dass wir dir dann auch ein kleines bisschen weiterhelfen können. Also neben allen Formen von Naturheilverfahren würde mich vor allen Dingen auch mal interessieren, was mit den Radprodukten für Erfahrungen gemacht wurde. Okay. Wenn ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten kann? Ja, das wäre nett. Ja. Das mache ich sehr gerne. Heute ist die Elke da. Ja. Du legst auf und wirst von der Elke zurückgerufen und ansonsten wirst du von uns auch noch hören. Ja, und wann ist das ungefähr? Jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten wirst du angerufen. Ah, ja? Dankeschön. Okay, alles Gute, Gerhard. Ja. Tschüss. Tschüss. Fabio, 30, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Morgen, Fabio. Du klingst aber schweren Herzens. Ist das so? Ja. Was ist los? Ich habe noch nie eine Affäre gehabt. Was hast du? Eine Affäre mit einer Frau. Du hast noch nie eine Affäre gehabt? Ja. Das ist das erste Mal jetzt vor kurzem passiert. Aber das ist doch eigentlich toll, oder nicht? Eigentlich nicht. Warum? Weil ich ein sehr treuer Mensch bin. Ja. Und wenn ich weiß, dass einer in einer Beziehung ist, dass ich dann die Finger weglasse eigentlich. Das was? Sie ist in einer Beziehung. Sie ist in einer Beziehung. Mach doch mal den Ton von deinem Fernseher oder Radio ganz weg. Ja, bitte. Einen Moment. Ja. Ich glaube, das werden wir in 100 Jahren noch sagen müssen, dass die Leute das tun sollen. Sie tun es nicht. Nee, meine Fernbedienung spinnt ein bisschen. Kleinen Moment, bitte. Dann gibt es bisweilen auch Komplikationen, so wie jetzt. So. Gut. So, Fabio hatte bis vor kurzem, er ist 30 Jahre alt, noch keine Frau. Ja. So, jetzt hat er eine Affäre gehabt oder hat eine Affäre. Habe ich immer noch. Du hast eine Affäre, die schöne ist aber mit einem anderen Mann zusammen. Genau. Wie lange läuft denn die Affäre schon? Seit ich in der Klinik war. Na, das weiß ich ja nicht, wann du in der Klinik warst. Ich bin seit 2,5 Wochen zu Hause. Seit 2,5 Wochen. Was war denn das für eine Klinik? Psychosomatische Klinik. Weswegen warst du da? Depression. Die habe ich seit 7 Jahren. Und jetzt besser? Ja, aber jetzt ist dieses Problem gekommen. So, seitdem du aus der Klinik zurück bist, hast du diese Affäre? Nein, die während der Klinik. Ich habe sie dort kennengelernt. Achso, habe ich falsch verstanden. Entschuldige. In 2,5 Wochen aus der Klinik raus. Was? Ja. Du hast sie in der Klinik kennengelernt. Weswegen war sie in der Klinik? Narkolepsie. Lebt sie denn in deiner Umgebung? In Aalen. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Wohnst du, ist das falsch von hier weg? Ja, das geht 1,5 Stunden. Ja. Ja, und. Wie ist denn so euer Kontakt miteinander? Ziemlich gut eigentlich. Wie oft seht ihr euch? Zurzeit öfters. Was heißt denn das? Fast jeden Tag. Das klingt doch schon mal gut. Ist sie denn sehr in dich verliebt? Ja. Ja. Und du auch in sie auch? Und wie? Ja, das hätte ich gar nicht von mir geglaubt, weil ich habe mit meiner Therapeutin gesprochen, gerade wegen der Sache bin ich auch in der Klinik gewesen. Ich hatte 5 Jahre eine Beziehung mit einer Frau gehabt. Ach doch? Ja, das war vor ein paar Jahren und durch diese Frau habe ich meine Depression bekommen. Aber da hattest du doch dann schon mal eine Affäre. Gerade hast du so gesagt, dass ja noch nie was gelaufen. Nee, da war ich mit ihr 5 Jahre zusammen, mit einer Frau. Ach so, also du hast... Vor ein paar Jahren, ja. Also ist das jetzt nicht die erste Affäre? Nee, das war meine allererste jetzt. Verstehe ich nicht, wenn das... Das verstehe ich nicht. Du warst vor ein paar Jahren schon mal mit einer Frau zusammen. Ja, und durch das ist meine Depression entstanden. Okay, aber dann hast du doch schon Erfahrung mit Frauen, wenn du vor ein paar Jahren schon mal mit einer Frau zusammen warst. Ja, ziemlich viel, ja. Na. Aber ich habe das Vertrauen nicht gehabt in eine Frau. Okay, ich habe es gerade so verstanden, als wäre das jetzt deine erste Affäre in deinem Leben. Ja, genau. Ich war noch nie, bin ich fremdgegangen oder sowas, kenne ich alles nicht. Ich glaube, es liegt an dem Wort Affäre. Verstehe. Ja, verstehe das Missverständnis. So, wie stellt sie es denn dar? Will sie denn bei ihrem Freund oder Mann bleiben oder möchte sie schon irgendwann mit dir zusammen sein? Das hat sie heute mir gesagt, definitiv. Was hat sie gesagt? Dass sie mit ihrem Freund bleiben möchte. Oh, das ist natürlich hart. Ja. Und wieso kommt sie dann fast jeden Tag zu dir? Weil sie wusste nicht, was sie wollte, hat sie gesagt gehabt. Aber jetzt weiß sie es. Ja. Das Problem ist jetzt, ich kenne den Freund. Ich habe ihn kennengelernt. Er weiß alles davon. Hat sie es ihm erzählt? Ich wollte es. Bitte? Ich wollte es. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie hat ihm alles erzählt? Ja. Weil du es wolltest? Ja. Mhm. Weil ich das ja, wie gesagt, nicht kannte, die ganze Sache. Ja. Und ja, ihm ging das ziemlich schlecht. Ist auch verständlich. Ja. Und nach einer Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, und es ist wirklich ein sehr guter Mensch. Ja. Und ich habe zu ihr gesagt, eigentlich gestern war das, vorgestern, Entschuldigung, dass sie sich für ihn entscheiden soll. Das hast du gesagt? Ja. Warum hast du das gesagt? Weil, wie soll ich das erklären? Wie gesagt, ich kannte das alles nicht. Und sie sind jetzt seit 8 Monaten zusammen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Ja, macht nichts. Ja, und wie ich ihn kennengelernt habe und ihm alles gesagt habe, von Anfang an bis jetzt, was alles passiert ist, er ist zusammengebrochen und das war mir zu viel. Weil ich bin auch etwas sensibler Mensch und ich kenne sowas, wenn man verletzlich wird. Okay, jetzt hat sie auch definitiv gesagt, dass sie bei ihm bleiben will. Ja. Das heißt jetzt, sie wird dich nicht mehr besuchen kommen? Doch. Doch? Die Freundschaft haben wir schon erhalten, aber es wird schwer sein. Ja, dann quält euch. Loslassen kann, ja. Ja, ja. Ich nehme mir jetzt mal sehr ernst, wenn du in einer Klinik warst wegen schwerer Depressionen, dann haut einen so etwas natürlich noch mehr um und zieht einen runter als einen eher stabileren Menschen. So ist es. Ja, das glaube ich. Ich habe, ich bin noch wegen Depressionen, wie gesagt, dort. Ja. Ich habe Persönlichkeitsstörungen und ich habe einen tiefen Hass gehabt eigentlich bei Frauen. Ja. Gerade durch die 5-jährige Beziehung, was ich gehabt, ein paar Jahre gehabt habe, das war extreme Fallen. Also sowas gönne ich keinem Menschen, was ich erlebt habe mit dieser Frau. So, Fabian, ich möchte, weil ich finde, das muss jetzt ein Fachmensch machen. Ich möchte, dass du jetzt von meiner Psychologin betreut wirst. Weil da geht es jetzt mehr um konkrete psychologische Hilfe, als denn um jetzt einen normalen Lebensratschlag oder so. In Anbetracht deiner Krankheitsgeschichte finde ich das besser. Ne? Das heißt, dass du bitte auflegst und von uns gleich dann nochmal angerufen wirst und dann können wir ganz in Ruhe mit dir im Hintergrund sprechen und überlegen, was zu tun ist. Okay? Ja, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Gebe ich sehr gern zurück. Fabian, freue mich, dass du angerufen hast. War etwas nervös. Das macht nichts. Das ist doch normal. Das ist völlig normal. Das sehen dir die Zuschauer und Zuhörer auch nach. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das war ein schwerer Schlag heute für mich. Glaube ich. Ja, natürlich, das haut einen ja auch um. So ist es immer schlimm. Und wenn man dann auch noch ein bisschen krank ist und labil, ist es natürlich besonders krass. Wenn ich noch kurz was sagen kann, weil ich kannte diese Liebe halt nicht mehr, weil ich für mich das Tabu war eigentlich. Ich will es gar nicht mehr von meinem Wortschatz nennen, sag mal so, weil ich das Vertrauen gar nicht gehabt habe. Und das war ziemlich schwer und ich wusste nicht, warum ich in diese Frau mich verliebe. Ich wusste es einfach nicht. Und das ist einfach plötzlich entstanden, wo ich nach Hause gefahren bin und ich habe dann an sie denken müssen. Und schon war es passiert. Und eigentlich wollte ich es nicht. Habe ich zu wie gesagt, aber ich kann nichts gegen meine Gefühle tun. Nee, da können wir ja alle leider nichts gegen tun. Ja. Da können wir ja noch so rational sein, aber wenn die Gefühle durchdrehen, sind wir alle platt, können wir nichts machen. Aber ich wünsche Sie von ganzem Herzen, dass es ihr gut geht. Ja, sehr nett von und dir. Ich habe einen Freund heute gesehen, der hat uns Besuch gehabt. Ja. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Fabio, bist ein netter Kerl. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Gute Nacht. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Heute ist der Abend der etwas ungewöhnlicheren Namen für Jungs, für Männer. Fabio Enrico, 35, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Morgen, Enrico. Um was geht's bei dir? Ganz einfach darum, ich bin seit 10 Jahren mit einer Frau zusammen. Mhm. Und letztes Jahr Weihnachten haben wir uns so derbst gestritten, dass sie sich von mir trennen wollte. Mhm. Lag daran... Die Leitung ist nicht gut, oder bist du... Ich bin unterwegs, ja. Ja, ich merke schon. Ihr habt euch zum ersten Mal gestritten Weihnachten? Wir haben uns richtig gestritten. Zum ersten Mal? Nach 10 Jahren? Nein, wir haben zwischenzeitlich so kleine Streitereien gehabt. Ach so. Was in jeder Beziehung mal vorkommt, sag ich mal. Ja. Aber wie gesagt, am 23. Dezember war es dann so, das hat richtig gescheppert, aber richtig. Warum? Um was ging es denn da? Es ging halt einfach darum, ich war unterwegs und hab sie angerufen. Hatte gefragt, wo sie ist. Sie sagte, sie ist zu Hause. Mhm. Ich hatte aber vorher schon zu Hause versucht anzurufen. Habe ich ihr gesagt, sie ist nicht zu Hause. Wollte wissen, wo sie ist. Und sagte, sie ist bei einer Freundin. Ich habe 2 Telefone im Auto. Mein privates und das Firmentelefon. Ich habe das Firmentelefon genommen, habe bei der Freundin angerufen, gefragt, ob die da ist. Sie sagte, nein, die ist gerade weggefahren. Also sie hatte dich belogen? Sie hat mich belogen. Wo war sie denn? Sie war bei einem, ich sag mal, ein Freund. Ist da was gelaufen? Wo sie aber weiß, dass ich auf diesen Mann sehr eifersüchtig bin, weil ich sehe, wie gut die sich miteinander verstehen. Mhm. Ich sehe, dass ich unterwegs bin. Sie ist zu Hause die Zeit über. Bist du LKW-Fahrer? Ich bin Kraftfahrer vom Beruf, richtig. Mhm. Und komme freitags nach Hause, fahre sonntags raus. Ah, ja. Auf jeden Fall hat sie mich belogen und sagte dann, sie ist bei ihr. Da habe ich gesagt, du bist nicht da, ich habe gerade angerufen. Und dann kam sie dann raus mit der Sprache, sie ist bei ihm. Und das war abends um 22:30, 23 Uhr. Okay. Und da hatte ich das Problem, ich sag mal, ich war in der Enge. Ich sitze im LKW und kann nichts machen. Ja. Ich wäre, also wenn es die Zeit zugelassen hätte, ich hätte umgedreht, wäre da hingefahren. Ja. So, wie gesagt, auf jeden Fall hat es dann richtig gescheppert am 23. Und ich habe gebeten, gebettelt und gehofft und gesagt, eine zweite Chance und hast du nicht gesehen. Die habe ich dann auch von ihr bekommen, Silvester. Ja. So, das Problem ist, seit dem Tag ist Ende. Also da läuft, also sexuell im Bett läuft gar nichts mehr. Seit diesem heftigen Streit vor Weihnachten. Richtig. Trotz der zweiten Chance läuft nichts mehr. Richtig. Und sie sagte, sie braucht Zeit. 8 Wochen wollte sie haben, mindestens. Die habe ich ihr gegeben und es kommt einfach nicht. Hast du denn den Eindruck, dass da irgendwas läuft zwischen ihr und diesem Typ? Ich weiß, dass er eine andere hat. Heißt ja nichts. Er hat eine Freundin. Ja gut, muss nichts bedeuten. Richtig. Problem ist, er kennt Freunde von mir, die mich kennen und die mir wirklich alles sagen. Mhm. Das sind beste Freunde von mir und das weiß er. Ja. Und ich habe ihm gesagt, sollte ich rauskriegen, dass da was läuft. Ich zerreiß ihn in der Luft. Ja. Das ist nicht die scheinste Lösung, ich weiß, aber das werde ich tun. Nee, das hoffe ich nicht, dass du es tust, denn deine Frau macht da ja genauso mit. Die ist ja genauso schuld dran. Die zerreiß ich mit. Ja, die sollte es auch nicht zerreißen. Aber, Enrico, da scheint ja doch eine ganze Menge in eurer Beziehung nicht in Ordnung mehr zu sein. Richtig. Wenn so komische Sachen passieren. Das ist das Problem. Wir telefonieren jeden Abend. Ich komme freitags nach Hause. Ja. Das Einzige, was kommt, ist ein Hallo. Ja. Es kommt von ihr, wenn ich am Wochenende da bin, keine Zärtlichkeit rüber. Mhm. Sie kommt nicht auf mich zu, sie nimmt mich nicht in den Arm, sie kommt von sich aus nicht mehr in den Kurs geben. Klingt sehr schlecht. Habt ihr Kinder? Ganz lapidar, wir liegen zusammen auf der Couch abends, gucken einen Film, fangen an schmusen, fangen an kuscheln, dann sage ich, schlafen wir, sagt sie nein. Ah, ja. Und das seit 3 Monaten. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich liebe sie. Ich kann sie nicht rausschmeißen. Ich kann es einfach nicht. Es geht nicht. Aber sie spricht auch nicht. Sie sagt auch nicht, mit was sie unzufrieden ist. Richtig. Die kommt mir nicht drüber. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Ja, das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, wenn die Partner nicht den Mund aufmachen. Natürlich wird sie unzufrieden sein und natürlich wird sie irgendwas zu kritisieren haben. Aber um Himmels Willen, dann soll sie auch den Mund aufmachen. Was? Was? Das ist das ja, Problem. Gut, ich kenne ja nicht. Was. Ja, sie wird irgendwas wird es ja sein, was dich betrifft. Vielleicht ist sie unzufrieden mit deiner Arbeit, vielleicht ein bisschen unzufrieden mit dir, vielleicht hat sie keinen Bock mehr auf Sex mit dir, weiß der Teufel was. Wenn ich das wüsste, wäre ich mal schlauer. Ja, ich meine, das ist ja eine ganze Weile. 10 Jahre ist ja schon... Seit 5 Wochen bin ich dran und erzähle ihr, wo sie mich hintreibt, was sie in mir auslöst, mit ihrer Reaktion, mit ihren Aktionen, was sie macht, wie sie sich mir gegenüber verhält. Ich sage es ihr jedes Wochenende, jeden Tag am Telefon, wenn wir telefonieren. Es kommt mir vor, als wenn ich vor der Wand rede. Es interessiert sie nicht. Als es da so gescheppert hat vor Weihnachten, heiß gescheppert, wurde da Gewalt angewendet? Nein. Nein. Also nur kräftiger... Ja, das heißt keine Gewalt. Also ich habe sie nicht geschlagen, ich habe ein Loch in die Tür gehauen. Na, okay. Ich muss doch meine Aggression irgendwo rauslassen. Gut, auch nicht okay, aber besser, als wenn die Frau geschlagen hättest. Sehe ich auch so, aber es ging nicht anders. Ich musste irgendwas machen. Mhm. Und da kam mir die Tür im Weg und da war da ein Loch drin. Oh, okay. So, und dann hat sie dann gesagt, nochmal, ich gebe dir nochmal eine Chance. Sie hat gesagt, sie gibt mir eine Chance. Und seitdem ist aber irgendwie tote Hose. Es läuft nicht. Hm. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Hat sie da sich zu geäußert? Ich weiß es nicht. Gar nichts, sie macht gar nichts. Sie lässt alles so laufen. Wir haben jetzt die Wohnung gekündigt. Wir suchen jetzt, das ist das Kuriose, sie sucht für uns eine Wohnung. Mhm. Für uns zusammen. Ja, obwohl alles aber ganz wackelig ist. Mensch, Enrico, ihr beide müsstet aber so etwas von dringend zu einer Paarberatung, dass ihr mit einem neutralen Menschen an einem Tisch sitzt und redet. Wo finde ich sowas? Können wir dir gerne gleich sagen, in deiner Gegend. Würde ich dir wirklich empfehlen und mach ihr das auch schmackhaft, damit ihr einfach wisst, woran ihr seid. Das ist wichtig. Ich will sie nicht verlieren, das ist mein Hausanliegen, nur ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ja, aber du musst auch irgendwann eventuell akzeptieren, wenn es gar nicht mehr geht, dass du sie loslassen musst. Dass ich sie gehen lassen muss. Ja, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Vielleicht das ist ein Punkt, den ich nicht akzeptieren will. Ja, das wirst du dann aber akzeptieren müssen, wenn es denn so sein sollte. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Vielleicht kann man das Ding ja noch retten und kitten. Dafür muss man aber reden. Und unter fachkundiger Anleitung ist das am allerbesten. Wenn ich sie frage, was sie will, was sie sich vorstellt, wie es weitergehen soll, das Einzige, was sie sagt, weiß ich nicht. Ich garantiere dir, wenn da ein Fachberater beisitzt, wird sie schon irgendwann irgendwas Konkretes sagen. Ich schwöre, dass das so ist. Enrico, wir werden dich jetzt nochmal anrufen. Dann geben wir dir eine Adresse und ein paar Infos durch und dann schlägst du ihr das bitte vor. Ja? Ja. So machen wir es. Wir melden uns gleich und ich wünsche dir eine gute Fahrt. Danke. Dir noch einen schönen Abend. Danke, Enrico. Kriege ich eine Autogrammkarte von dir? Sehr gerne. Sag gleich noch deine Adresse meiner Psychologin. Werde ich tun. Okay, tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss. So, und hier ist Ina. Ina ist 34. Guten Morgen, Ina. Ja, morgen. Morgen. Um was geht's? Um was geht's? Also ich wollte mal sagen, dass es mit mehreren schweren Krebserkrankungen noch ein fröhliches und positives Leben gibt. Du bist schwer krebserkrankt? Ja. Beschreib mal, wie erkrankt du bist und... Also ich habe mehrere Krebsarten, 3 Stück. Ja. Welche sind das? Das hat angefangen mit einem Aderhautmelanom, das ist ein Augenmelanom. Ein Augenmelanom? Ja, das hat im Auge angefangen. Mhm. Und eine sehr seltene, schwere Krebserkrankung, die auch in Deutschland nur in 2 Kliniken behandelt wird, weil die so selten ist. Dieses Augenmelanom? Genau. Wie merkt man das? Hat man dann Sehstörungen? Also eigentlich gar nicht. Also manche beschreiben es mit leichten Sehstörungen. Mhm. Und andere eigentlich überhaupt nicht. Das ist auch meistens ein Zufallsbefund. Mhm. So, und ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil die Ärzte gedacht hätten, ich hätte Leukämie. Ich hatte eine Symptomatik einer Leukämie, was eigentlich zu diesem Aderhautmelanom gar nicht passt. Mhm. Du hast gesagt 3 Krebsarten. Das ist ja, dann also 2004 ist das im Auge entdeckt worden. Mhm. 2005 habe ich dann rein zufällig bei einer Routineuntersuchung beim Frauenarzt festgestellt, dass da eine Zyste sitzt, die dann auch operiert worden ist und das war dann auch bösartig. Und jetzt ist mir letzte Woche bzw. Anfang dieser Woche ein Hautmelanom entfernt worden. Und da ist auch schon der Befund zurück? Ja. Das ist also dann sehr ernst zu nehmen? Das ist auch sehr ernst zu nehmen, ja. Mhm. Und trotzdem wollte ich sagen, dass man immer wieder positiv denken soll, nach vorne gucken soll, Ich bin auch in der Erwerbsunfähigkeitsrente deswegen durch die Erkrankungen. Mhm. Und trotzdem finde ich, ja, mir wird immer gesagt, ich bin sehr lebensbejahend. Mhm. Also immer aufwärts gucken, immer nach vorne gucken. Woher nimmst du die Kraft dazu? Ja, also manchmal habe ich auch meine Durchhänger, aber ich habe eine sehr starke Familie im Hintergrund. Mhm. Meine Eltern, meine Schwestern und sehr starke Freunde im Hintergrund, die mich bei allen immer unterstützen. Das ist natürlich sehr viel wert. Ja. Wenn Menschen das nicht haben, ist es umso schwerer, alleine sich da so zu aktivieren. Ja, also das auch. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass ich die Stärkere bin bei jeder erneuten Diagnose. Mhm. Ich habe auch durch die Krebserkrankung leider, durch dieses Adult-Melanom, weil 2004 ist das diagnostiziert worden und 2007 musste das Auge entfernt werden. Ist das auch übergesprungen auf das andere Auge? Nee, das ist nicht übergesprungen, sondern die Bestrahlungsnarbe, was eigentlich totes Gewebe sein sollte, es hat das Bluten angefangen und das ist immer Nahrung für jeden Tumor. Mhm. Also ein Auge ist entfernt und mit dem anderen Auge kannst du noch normal schauen? Ja. Das geht noch? Mhm. Das geht noch ganz normal. Also da hat man auch eine Sehkraft. Also in der letzten Reha-Untersuchung ist das festgestellt worden, mhm, eine Sehkraft in 100%. Gibt es denn sonst Metastasen im Körper, die festgestellt wurden? Es wurden auch in der Leber Metastasen festgestellt. Ja, die sind mit Chemotherapie aber entfernt worden. Das heißt, du hast auch schon das ganze Programm hinter dir. Operationen, ja. Chemotherapien. Genau. Eventuell Bestrahlung auch? Ja. Auch. Mhm. Also das Adahautmelanom ist bestrahlt worden am Anfang. Ja, ja. Das haben die mit Bestrahlung versucht. Das heißt, du bist auch eine sehr junge Frau von 34 Jahren, die eigentlich unter ständiger Angst lebt. Ja, eigentlich schon. Ich habe sehr gute Therapeuten. Aha, du hast also eine psychotherapeutische Begleitung dabei. Ich habe eine psychotherapeutische Begleitung dabei, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass neben dem Rückhalt, wie du es gerade beschrieben hast, aus der Familie, auch es einfach wichtig ist, dass man sich auch noch vielleicht auch über kleine Sachen freuen kann. Ist das so? Du siehst kleine Sachen im Leben, ja, die du vorher nicht so beachtet hast. Sagst du mal ein Beispiel? Ich sag jetzt mal ein Beispiel. Also als ich damals in der Klinik saß, konnte ich nachts nicht schlafen. Es war Sommer. Mhm. Und dann bin ich vor die Tür gegangen und da krabbelte eine Kellerassel. Also vor meiner Erkrankung hätte ich gesagt, ich hätte da drauf getreten. Mhm. Ich habe sie leben lassen. Also die krabbelte immer hin und her und hin und her. Sowas sieht man zum Beispiel. Mhm. Sowas lässt man leben. Also was ich vorher nicht gemacht habe. Ja. Ich bin früher auch panikartig vor Wespen weggelaufen, was ich heute nicht mehr, zwar noch Angst vor Wespen habe, aber nicht mehr diese Panik. Ich beobachte die auch anders. Also eine hohe Wertschätzung des Lebens. Ja. Mhm. Die hast du auf jeden Fall. Mhm. Und ich finde auch immer, man soll trotzdem immer positiv nach vorne gucken. Also dieses Adahautmelanom ist heute noch tödlich und ich habe trotzdem nach dieser Diagnose jetzt im fünften Jahr noch sehr, sehr gut überlebt und mir geht es gesundheitlich trotz alledem sehr gut. Neben der psychotherapeutischen Begleitung hast du auch, das Thema hatten wir ja gerade auch schon, hast du dich auch irgendwie alternativen Heilmethoden zugewandt? Nein. Das nicht? Das ist so die klassische Schule? Ich habe das Thema eben gehört. Ja? Ja. Ich habe mich davon erkundigt, aber das waren so Sachen, die sprachen nicht auf mich an. Mhm. So, da denke ich immer, da muss man auch ein bisschen dran glauben und das war jetzt nicht so mein Ding. Ja. Also so Themen, so eine Frage wie Lebenserwartung, da grübelst du gar nicht groß drüber. Nee. Also ich habe bei der letzten Diagnose habe ich gesagt, ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr, weil es auf einmal zu viel war. Mhm. Habe mich aber selbst wieder hochgerabbelt und auch Freunden versprochen, einfach älter zu werden. Ja. Also und dann auch mir versprochen. Du hast gerade von Familie und Freunden gesprochen. Hast du auch eine Partnerschaft? Nee, ich bin seit ein paar Jahren Single, aber es hat nichts mit der Erkrankung zu tun. Ja. Was ist jetzt dein nächster Wunsch oder dein nächstes Ziel, was du gerne so anpeilen möchtest? Außer, dass ich älter werde, dass ich auf jeden Fall wieder gesund werde. Mhm. Ja, und dass ich diesen das Lebensbejahende einfach trotzdem behalte. Ja, das ist so viel wert. Das ist wirklich ganz toll, Ina, dass du das schaffst, dass du es auch in dir hast und dass du es auch immer wieder dann aktivieren kannst, auch wenn du mal tief einen Durchhänger hast. Das wollte ich damit sagen, auch wenn man mal einen Durchhänger hat, man soll trotzdem immer den Weg nach vorne gucken. Sehr nett, dass du es gesagt hast. Sehr schön, dass du angerufen hast. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du so bleibst, wie du bist und vor allen Dingen, dass du körperlich richtig gesund wirst demnächst. Danke dir. Alles Liebe. Tschüss. Ja, tschüss. So, Freunde, das war's für heute in der Technik. Thomas Wittig, morgen wieder mit einer freien und offenen Themensendung. Um 1 Uhr sind wir da. Ich hoffe ganz pünktlich. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.